Genau. Statt Fakten gibt es woanders zu sagen, wir sind vorbereitet. Genau, wir sind vorbereitet. Gelabert wird woanders. Genau. Geht doch zu Serial, gell? Ja, genau. Gut, dann sage ich erstmal, Maha, vielen Dank. Ich danke dir. Und bis bald. Danke. Ja, bis Tschüss. Bald. Tschüss.